auf die Stille, auf der Stolz ist überwunden und was deutsch war, ist verschwunden. Sehnsucht auf mein Herz hinüber, was vergangen kehrt nie wieder. Einst wird man in Büchern lesen von dem Volk, das wir gewesen, was wir lebten, werden sagen.